Das waren The Asteroids, Galaxy Tour. Die Band aus Kopenhagen macht schon seit 2007 das Universum unsicher mit ihrem aufgesetzten Gute-Laune-Sound mit schönen vielen Trompeten, aber auch irgendwie ziemlich komischen Soul-Pop dabei. Ihr neuestes Album erscheint diese Woche, heißt Bring Us Together und Rock the Ride, der Track gerade eben daraus. Ich finde es ziemlich anstrengend, diese Musik. Aber ich glaube, da gibt es viele Fans, die das richtig toll finden. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von Mazes. Die machen schönsten Indie-Pop. Ich habe Musik von Mutter aus Berlin. Blonde Redheads sind dabei. The Kooks mit ihrem neuesten Album. Karen O, die Frontfrau von den Yeah Yeah Yeahs. Und hier kommt Sean Rowe. Prise Rocksound mit einer Spur Blues auch manchmal dabei bei einigen Tracks. Sean Rowe hörten wir mit seinem The Real Thing vom Album Mad Man, auch schon jemand, der länger dabei ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Alben er schon veröffentlicht hat, aber auf jeden Fall die neueste jetzt gerade eben frisch draußen. Shabbos Palaces sind zwei Typen aus Seattle, die machen ziemlich kranken, jazzigen Hip-Hop, zu hören auf ihrem zweiten Album Lissy Majesty. Hier nochmal ein Track von ihnen. Gab schon mal zwei Tracks vor einigen Wochen zu hören. Hier nochmal einer mit dem Titel Cake von Shabbos Palaces. Cake, ein Track von den Chabas Palaces von ihrem Album Lisi Majesty. Die Band kommt, wie gesagt, aus Seattle, also aus dem Westen der USA. Und wir ziehen weiter ganz rüber in den Osten und zwar nach New York. Daher kommen natürlich die Yeah Yeah Yes und deren Frontfrau Karen O. Kennt ihr sicherlich alle. Sie heißt eigentlich Karen Lee Ozolek. Ozolek, weil ihr Vater Pole ist und sie ist übrigens auch geboren in Südkorea. Mutter ist Südkoreanerin, wusste ich auch vorher alles gar nicht. Sie hat jetzt, nachdem sie mit vielen, vielen anderen Leuten zusammengearbeitet hat, wie zum Beispiel natürlich mit den Yeah Yeah Yeahs als Hauptband, aber auch mit anderen Künstlern, mit Trent Reznor zum Beispiel, mit Santi Gold, mit den Flaming Lips, mit Naysay und mit vielen, vielen anderen. Jetzt bringt sie endlich ihr erstes Soloalbum raus. Crush Songs heißt das. Und wenn man diese ganze Referenzen hört, würde man denken, das wird jetzt die mega chartstürmende, weiß ich nicht, Platte des Jahres. Aber weit gefehlt. Ganz ruhige, eher Lo-Fi verliebte kurze Songs. Hier zum Beispiel Wrapped von Karen O. Bright as a star, be the light. another habit like you I really need. Do you need me too? I believe it's gonna leave me blue. Bright as a star, be the light strobing down on me. Suddenly I was free. Let me go on these show. I can cough, I can choke on this kind of smoke. On goes the switch. Love is soft, love's a fucking bitch. Do I really need another habit like you? I really need. Do you need me too? I believe also keine großen Namen, die hier im Studio mit dabei waren. Studio war es sowieso nicht, sondern eher das kleine Wohnzimmer oder vielleicht sogar das Schlafzimmer von Karen O, die hier mit Crush Songs eine Platte vorlegt, deren Songs sie schon wirklich vor langer, langer Zeit aufgenommen hat, und zwar zwischen den Jahren 2006 und 2007. Ich weiß nicht, warum sie lange gewartet hat mit der Veröffentlichung. Auf jeden Fall ist diese Platte wirklich eine totale Überraschung im positiven Sinne. Ich hätte wirklich gedacht, es wird so hau drauf Songs, ähnlich wie die letzten Yeah Yeah Yeah Scheiben, wo man gar nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Aber hier hat sie wirklich behutsam die Songs ausgesucht, eingespielt und das Ganze nichts überkandidelt, was man vielleicht hätte schlimmstenfalls erwarten können. Also Daumen nach oben für Karen O und ihrem ersten Soloalbum Crush Songs. Nicht unbedingt zu empfehlen für Yeah Yeah Yeahs Fans, aber für alle anderen auf jeden Fall wert, dort mal reinzuhören. Hier noch ein Track von ihr, Day Go by Karen O. Das war Karen O, der Track vom neuesten Album Crush Songs, die Sängerin von den Yeah Yeah Yeahs hier mit ganz ungewöhnlichen, ruhigen Tönen. Ungewöhnlich ruhig geht's auch zu bei Blonde Redhead. Auch die kommen aus New York, gibt's auch schon seit 93, also über 20 Jahre. Gegründet damals von Amadeo und Simon Pace, die beiden Brüder mit italienischer Abstammung und unterschiedlichen Sängerinnen dabei. Seit Jahren schon Kazuma Kino, die Japanerin, Mitglied von Blonde Redhead. Aragon heißt ihr neuestes Album. Ich muss wirklich sagen, eine richtige große derbe Enttäuschung. Viele ruhige, viele langweilige, viele austauschbare Songs. Einer hier als Beispiel, Lady M. You're not. If that's the river that you wanna cross. lay my head out. Need someone to love in the middle of the day. I need someone to be, someone to drive around town. I need someone to love when the chips are down. Diese Stimme gerade eben erkannt. Das war natürlich der Sänger von den Kooks. Die Kooks, eine Band aus England, aus Brighton, glaube ich, kommen. Sie haben sich gegründet, auch schon vor einigen Jahren, haben ihr Debütalbum 2005 veröffentlicht, Inside In, Inside Out betitelt, damals eine ganz, ganz großartige Platte, irgendwo zwischen dem ersten Thrills-Album und den frühen Arctic Monkeys, also richtig gut gemachte Popmusik ohne so ein Brit davor, mit vielen Singles auch, die sie ausgekoppelt haben. Der Sofa-Song zum Beispiel, She Moves in Her Own Way und noch diverse andere. Eine Platte, die wirklich rauf und runter lief, nicht nur bei mir zu Hause, auch hier in der Sendung und auch damals die Band live gesehen. Echt richtig gut. Vor allem das ganze Publikum konnte alle Songs mitsingen. Großes Kino damals. Seitdem sind einige Jahre vergangen. Die Band hat einige Platten veröffentlicht, die weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, nicht mehr so richtig interessant waren. Ich habe sie nicht mehr so richtig auf dem Schirm, muss ich ehrlich zugeben. Aber jetzt gibt es eine neue Platte. Listen heißt diese. Dürfte das vierte Album von The Kooks sein. Und klar klingt der Sänger hier, Luke Pritchard, immer noch natürlich genauso wie früher, wie er singt, wie er intoniert. Aber natürlich die Platte von den Sounds her ein bisschen viel zu viel produziert. Und das Erstaunliche ist, dass hier so ein Hip-Hop- und Dance-Produzent mit am Start war. Das erste Mal, dass die Band sich was eingelassen hat, hat wohl eben die Plattenfirma mal zugeraten, um wieder ein bisschen mehr in die Spur zu kommen. Hat leider nicht so ganz funktioniert. Klar, die Songs sind nicht schlecht, aber halt auch wirklich nicht mehr mit diesem Worth, mit diesem, ja, wie soll man sagen, mit diesem Feeling von damals. Keine schlechte Platte, aber auch nicht so richtig gut, muss ich ehrlich zugeben. Trotzdem noch ein Track von den Kooks, der heißt It Was London. It was London. Das waren The Kooks, der Track von ihrem neuesten und vierten Album Listen, die Band aus England mit einer neuen Platte. Eine neue Platte gibt es auch von Mutter. Mutter ist eine Band aus Berlin, gegründet irgendwann, ich glaube Ende der 80er Jahre schon, um Max Müller. Er ist, glaube ich, so die einzige Konstante bei dieser Band mit ausgetauschten Musikerinnen und Musikern mit fast jedem Jahr oder jeder Platte. Die hatten mal 94 eine ganz, ganz tolle Platte. Hauptsache Musik hieß diese, überraschte mit wirklich tollen, unberechenbaren Diskurs-Pop und vor allen Dingen mit einer ganz tollen mit einem ganz tollen Song. Und die Erde ist der schönste Platz im All. Ich habe damals Platten aufgelegt, mein Rausschmeißer immer, in der damaligen Diskothek. Und sogar dazu haben viele Leute dann noch getanzt, was ziemlich unglaublich war. Jetzt veröffentliche Mutter eine neue Platte. Text und Musik heißt diese. Sperrig wie immer, natürlich sehr auf den Text bezogen. Hier kommen sie mit Früher oder Später. Früher oder später bin ich bereit. Ich stehe auf und ich seh nicht mehr zu. Mit meinen Händen und deinem Verstand fühle ich mich wohl und kenne mich. Au, au, au, au, au. Was spricht schon dagegen zu lassen, was ist? Schon dagegen zu ändern, was es war. Die Zeiten sind gut, die schlechten vergehen. Bye. Ja, den Sunday Service, und das gerade eben waren Mazes, eine Band, die aus Manchester kommt eigentlich, besteht aus Jack Cooper, der singt und spielt Gitarre, Conan Roberts am Bass und Neil Robinson am Schlagzeug. Die Band gegründet 2009, veröffentlichen heute, nicht heute, diese Woche ihr drittes Album, Wooden Aquarium, und die scheinen so ein bisschen Abonnement auf dieses Label Album der Woche hier beim Sunday Service zu haben. Auch die vorherigen Platten, A Thousand Haze und Ores and Minerals, jeweils erschienen 2011, /2013, waren hier doch tatsächlich Album der Woche, und auch das dritte Album hier, Wooden Aquarium, wird mit dieser Bestmarke ausgezeichnet. Ja, sie schaffen das also zum dritten Mal, 100% Quote sozusagen, das spricht für dieses Trio aus Manchester, welches aber inzwischen in London ansässig ist, und ja, die eigentlich mal so ein bisschen amerikanisch klangen vom Sound her. Das erste Album noch sehr Lo-Fi und Slackertoon-mäßig und Anleihen an große 90er-Jahre-Bands wie Sabado, Pavement oder auch den ganzen Flying Nun Back-Katalog. Den Sound haben wir so ein bisschen verfeinert und sind ein bisschen ruhiger geworden, und bevor ich erzähle, warum mich das jetzt erinnert, noch ein weiterer Track von ihnen, übrigens der eben gerade hieß Letters Between You and V, und hier kommt der Mineral Springs auch von Mazes. Das waren Mazes mit ihrem Track Mineral Springs vom neuesten Album Wooden Aquarium. Die Songs hier drauf sind nicht mehr so 1, 2, 3 Hauruck Lo-Fi-Pop-Songs, sondern ein bisschen differenzierter und brauchen auch so ein paar Anläufe, bis sie im Kopf ein bisschen hängen bleiben und dort die Melodien auch sich, sag ich mal, festsetzen. Als Referenz können für mir aus die guten alten Feelies oder auch Yola Tango angeführt werden, also eher Feelies als Yola Tango, beides ja Bands aus New Jersey, und ähnlich zeitlos klingen Mazes jetzt inzwischen auch schon fast. Tatsächlich wurde Wooden Aquarium in New York aufgenommen. Vielleicht ist ja auch der Vibe im Tonstudio von den vergangenen Zeiten dort noch zu spüren gewesen und deshalb auch sozusagen so ein bisschen diese Referenz an diese New Jersey Sounds, die ja eigentlich auch schon einen Tick älter sind. Ich meine, Feelies waren 80er, 90er, Yola Tang immer noch aktuell, aber dann eher so die älteren Sachen, die dort vielleicht als Referenz herhalten dürfen. Also Mazes hier mit Wooden Aquarium, Platte der Woche beim Sunday Service, wird es auch mehr wie gewohnt auf der Homepage unter sundayservice.de und hier nochmal ein Track und zwar Stamford Hill von Mazes. Stamford Hill, das war ein Track von Mazes von ihrem neues Album Wooden Aquarium. Fela Kuti, großer Afrobeat-Musiker aus Nigeria, über den gibt es jetzt einen Film, einen Dokumentarfilm, wo seine Geschichte nochmal sozusagen nachgestellt wird und ganz viele Mitstreiter von ihm, Musiker, andere Weggefährten interviewt werden und so ein bisschen das Licht auf ihn werfen. Finding Fela ist auch ein Soundtrack zu eben diesem Film, der zumindest in England schon anläuft. In Deutschland gibt es noch keinen Termin dafür, aber Der Soundtrack, der ist schon draußen als Doppel-CD mit vielen Tracks, die Fela Kuti geschrieben hat. Zum einen mit seiner Band Nigeria 70, mit Africa 70. Hier ein Track mit Egypt 80 aufgenommen. Song heißt Beast of No Nation. Der ist gute 16 Minuten lang. Zeit auch für mich, dann Tschüss zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören hier beim Sunday Service und viel Spaß hier im letzten Track mit Fela Kuti. Ah, let's get now into another on the ground spiritual again. Just go to help me the answer. You go to say Ayakata. Oh yeah. Ofe shelu. Ayakata. Ofe shegbo. Ayakata. Ofe shelu. Ayakata. Ofe shegbo. Ayakata. Ofe shenwo. Ayakata. Ofe shegbe. Ayakata. Ayakata. Ayakoto, Ayakata, Ayakiti, Ayakata, Ayakutu, Ayakata, Ofe Shelu, Ayakata, Ofe Shebo, Ayakata, Ofe Shelu, Ayakata, Ofe Shebo, Ayakata. Basket mat won't start to leak again. You don't forget to say I sing you. Basket man won't open mouth again. Oh, I sing you say I go open my mouth like basket you. My land will be a bere. Basket man won't open mouth again. Oh, oh, oh. Basket man won't start to leak again. Oh, oh, oh, oh. Don't forget to say I sing you. Basket man won't open mouth again. I sing you say I go open my mouth like a basket you. My land will be akpere. Basket man won't open mouth again. Basket man won't start to leak again. Fella, what do you go sing about you? Never wanted me. Fella, what do you go sing about you? Never wanted me. Fella, what do you go sing about you? Never wanted me. Never worry me, you worry me. Worry, worry, worry, worry. Never wanted me. They want to make a sing about your prison. Never worry me. Then go worry me, you worry me. Worry, worry, all over the town. Never worry me. They want to know about your prison life. Never worry me. Then go worry me, you worry me. Worry, worry, all over the town. Never worry me. They want to make a sing about your prison. Never worry me. Then go worry me, you worry me. Worry, worry, worry, worry, worry, worry. Never worry me. They want to know about your busy life. Never worry me. Then go worry me, worry me. Worry, worry, worry, worry, worry, worry. Never worry me. Fella, what you go sing about you? Never worry me. Then go worry me, worry me. Worry, worry, worry, worry. Never worry me. The time we had day for prison. I call him inside world. Later we are the outside prison. I call him outside world. My grace world, not be outside the world. Grace not be outside the police day. Grace not be outside the soldier day. Grace not be outside the court them day. Grace not be outside the magistrate day. Grace not be outside the judge them day. Grace now grace world be that. Grace not be outside Buhari day. Grace a Christman be that, animal in Christman skinny. A Christman be that, not be outside the Diagon day. A Christman be that, animal in Christman skinny. Now there's wall be that. Now be outside and find me guilty. Now be outside and jail me 5 years. I no do nothing. Now be outside and judge they beg you. Now Chris wall be that. Now Chris wall be that. Now be outside and kill them students. So where to Zari and Ife? Now Chris wall be that. Now Chris wall be that. Now be outside all this day happen. Now Chris wall be that you. Now Chris wall be that you. Now Chris wall be that you. Now Chris wall be that you. Now Chris wall be that you. Make you hear this word. What we get in discipline you. The Nigerian government you. Them they talk you. My people are useless. My people are senseless. My people are indisciplined. The Nigerian government you. Them they talk me that. My people are useless. My people are senseless. My people are indisciplined. I never hear that before. Make government talk you. My people are useless. My people are senseless. My people are indisciplined. The Nigerian government you. Them they talk me that. Which can talk me that you. Now Chris talk be that you. Now animal talk be that you. Now animal talk be that you. America. These guys the leaders, you know for them. Them whole meeting everywhere who them reach America. Them call the place to you, United Nations. Yeah, oh, another animal talk. Waiting united inside the United Nations. Who and who unite for United Nations? Nobody Atasha and Argentina Day. Nobody Aragon and Libya Day. Israel versus Lebanon. Iranio versus Iraqi. East West Bloc versus West Bloc East. Nobody them the whole United Nations. Disunited United Nations. One veto vote is equal to 92. Or more, or more. We can't sense be that you na animal sense. We can't sense be that you na animal sense. That you have human beings. Animal talk, don't start again. Dash them, human rights. Them go hold me to you, them go start you have human beings. Animal talk, don't start again. Dash them, human rights. How animal go know say they don't born me a slave? How animal go know say slave trade don't pass? they won't dash us human rights. Animal must talk to human beings. Give them human rights. I beg you, make you hear me well, well. I beg you, make you hear me very well. Human rights, not my property. So therefore, you can't dash me, my property. Human rights, not my property. They won't dash us, human rights. Some people say, why are they talk like this? Not be talk like this, them take to carry me, go prison, you. Not be me, they talk. Now Prime Minister Botha, they talk you. Not be me, they talk. Now Prime Minister Botha, they talk you. Him say, this uprising will bring out the peace in us. This uprising will bring out the peace in us. This uprising will bring out the peace in us. This uprising will bring out the peace in him us. Say, this uprising will bring out the peace in us. This uprising will bring out the peace in us. KK, my argument. Both are not friend to Tasha and Reagan. Both are not friend to some other leaders too. And together they won't dash us human rights. Animal won't dash us human rights. Animal can't dash me human rights. Animal can't dash us human rights. Does as you see them, the different disguise them they do. Animal in human skin, animal in putu tayo, animal in wear a bada, animal in putu suto. Peace of no nations, it make a bad a bad society. Peace of no nation, it make a bad. Easy.